Peppe der Bandit. Sein Geschäftspartner töten, seinen Schwager töten? Je mehr ich mich mit Giuseppe Spagnolo beschäftigte, umso deutlicher wurde, wie sehr Luigi recht hatte, als er ihn mir im Jahr 2012 als sehr gefährlichen Mann beschrieb. Immer wieder wurde gegen Spagnolo ermittelt, zu zahlreichen Haftstrafen hatte man ihn bereits verurteilt. Akten beschreiben den Killer des Pharao-Clans so. Er war in der Lage, nach einem Mord kurz menschliche Züge zu zeigen, lockte im anderen Moment ein Opfer in die Falle, um es zu ermorden. Neben Mord warfen ihm Ermittler Beihilfe zum Mord, vorsätzliche Tötung, Waffenbesitz, Drogenhandel und noch eine Reihe weiterer Delikte vor. Seine Aufträge soll Spagnolo direkt vom Clanchef Silvio Pharao bekommen haben. Luigi sagte zu ihm bereits in früheren Vernehmungen aus, genauso wie einige andere Kronzeugen. Blickt man flüchtig über die Akten, scheint er ein Mafioso aus Italien zu sein. Ich weiß nicht, ob er Deutsch spricht. Es wäre interessant zu wissen, denn eine genauere Draufschau ergibt, dass er sich nicht nur häufig in Deutschland aufgehalten hat. 1999 saß er in Italien in Haft und bekam in dieser Zeit 88 Briefe aus Deutschland. Und das beileibe nicht nur von Familienangehörigen. Von 2006 bis 2007 war Spagnolo in Münster gemeldet. Teile seiner Familie, darunter seine Eltern, lebten in Nordrhein-Westfalen. Sein Vater ist ebenfalls Clanmitglied, manch weiteres Familienmitglied ist in Ermittlungsakten erwähnt. Auch seine damalige Freundin war Deutsche, eine Lehrerin. Auf einem Foto in der Akte sieht man ihn mit ein paar Gefolgsleuten am Flughafen Düsseldorf. Ich schaue es mir genau an, ziehe sein Gesicht groß am Rechner. Auf Bildereien in meinen Akten, die bei Vernehmungen helfen, Verdächtige zu identifizieren, zeigt ihn Foto Nummer 57, doch meine Akte ist so oft kopiert worden, dass sich darauf nur noch ein dunkles Etwas vor einem hellen Hintergrund abzeichnet. Online findet man nicht sehr viel mehr. Nur ein verwaschenes Polizeifoto gibt das Internet her, das Gesicht mehr zu erahnen als zu erkennen. Eine unauffällige Person, vielleicht nicht unbedingt feingliedrig. Irgendwie sehen die Killer, die ich aus Filmen kenne, anders aus. Schon im Jahr 2012 tauchte der Name Giuseppe Spagnolo erstmals in deutschen Akten auf. 2013 ergingen dann Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Catanzaro an die Staatsanwaltschaften Hanau und Kassel. Die Ermittler wollten mehr über die Aufenthalte von Spagnolo in Deutschland erfahren. Die angefragten Staatsanwaltschaften kamen der Bitte nach und eröffneten ein Ermittlungsverfahren, das EV Ciro, das sich gegen den Clan Pharao Marincola richtete. Im Februar 2014 erstatteten die Teams der Kriminalpolizei in Kassel sowie vom hessischen LKA Bericht. Viermal hatte sich Spagnolo demzufolge in Nordhessen und Dortmund aufgehalten. Die Polizei hörte viele Telefongespräche mit und erfuhr auf diese Weise nicht nur, wen Spagnolo alles traf, sondern bekam auch einen ziemlich guten Eindruck davon, wie er tickte. Beispielsweise war er verärgert, dass ein Mitglied der Gruppe ihn im Januar bei einem Besuch in Dortmund nicht getroffen und auch einen gemeinsamen Bordellbesuch entgegen seiner ersten Zusage doch abgelehnt hatte. Spagnolo war zwar ranghoch, viele seiner Leute wollten aber lieber wenig mit ihm zu tun haben und entwickelten Strategien, um ihm aus dem Weg zu gehen. Einer schaltete sein Handy aus und war nur noch über das Telefon seiner Frau zu erreichen. Ein anderer wollte sich entschuldigen, weil er wieder zurück müsse in sein Eiscafé, um eine Angestellte abzulösen. Ein dritter schob eine Grippe vor. Einer grüßte Spagnolo mit »Große Liebe meines Lebens«, nur um dann zu sagen, dass er weit weg in Fulda sei. Tatsächlich befand er sich gerade mal 20 Kilometer entfernt. Ein weiterer Kumpan säuselte zu Spagnolo, dass er ein kleines Problem habe, andernfalls wäre er am liebsten Tag und Nacht mit ihm zusammen. Die Kommunikation mutet eigenartig an, wenn man sich nicht in Mafia-Kontexten bewegt. Spagnolo schien ein Hans Dampf in den Gassen der 'Ndrangheta zu sein. In Rom eine wichtige Kontaktperson. In der Toskana traf er Verbindungsleute. In der Gegend um Mailand soll er 2017 geholfen haben, Konflikte im dortigen Lokale des Clans zu lösen. Und war im Übrigen in einem Wagen mit deutschen Kennzeichen unterwegs. Und immer wieder reiste er quer durch die Bundesrepublik. Peppe der Bandit war nicht gerade mit maximaler Vorsicht unterwegs. Schon im Jahr 2011 hatte dies den Führern des Pharao-Clans Sorgen bereitet. Denn wenn die 'Ndrangheta eines nicht brauchen kann, dann ist es Aufmerksamkeit. Cataldo Marincola und Giuseppe Pharao verständigten sich darauf, Spagnolo einzuhegen. Giuseppe Farao, damals inhaftiert, gab die Anordnung aus der Haft an seine Söhne weiter. Zuerst an seinen Sohn Vittorio, der sich beschwert hatte, dass Bagnolo mit dem Geld nicht haushalte. Zitat: »Wir haben ihm die Order gegeben, sich nur noch um seinen eigenen Kram zu kümmern. Ohne unsere Anordnung darf er nichts machen.« Zwei Wochen später sprach er mit Francesco, seinem anderen Sohn. Zitat: »Er soll äußerste Ruhe bewahren.« Auch in deutschen Ermittlungsverfahren hinterließ er Spuren. Etwa im Jahr 2013 in Esslingen wegen gefährlicher Körperverletzung mit einer Schusswaffe. Beim BKA gibt es ebenfalls Aktentreffer zu ihm. Im Oktober 2014 zeigten die Abhörmaßnahmen, dass Bagnolo plante, von Hessen nach Stuttgart zu reisen und von dort nach Italien. Das Ziel Stuttgart war zu erwarten. Schon im Januar hatte Bagnolo seine Kumpane beauftragt, ein Auto für die Fahrt dorthin zu besorgen. Es solle ein guter Wagen sein. Sie mieteten einen schwarzen VW Passat von einem Autohaus in Melsungen. Den Ermittlern gelang es nicht, bei Observationsmaßnahmen einen Peilsender zu befestigen. Zitat: »Eine Annäherung an den PKW ruft unmittelbar Reaktionen der Nutzer hervor, die das Fahrzeug augenscheinlich schützen«, heißt es in dem Bericht. Dieses Dokument unterrichtete die Antimafia-Staatsanwalt in Catanzaro im Mai 2015 en Detail über den Ausschnitt des Farao-Clans, der sich in Nordhessen und zum Teil in Nordrhein-Westfalen aufhielt. Ende November 2016 ging auch in der Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Anfrage aus Italien ein. Die Ermittler wollten nun in Erfahrung bringen, wer dort zur Gruppe der Farao gehörte. Die Vorgeschichte des Ersuchens ist aufschlussreich. Es war das baden-württembergische Landeskriminalamt, das die Initiative ergriffen hatte, ein sehr unübliches Verfahren. Man wollte eine dringend gebotene justizielle Zusammenarbeit in die Wege leiten. Am 28. November 2016 wurde das Rechtshilfeersuchen von den zwei italienischen Staatsanwälten, die die Ermittlung führten, unterzeichnet. Tags darauf lag es in der Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. Und am 18. Januar 2017 hatte die Übersetzerin ihre Arbeit beendet, wie ein Stempel auf dem Dokument belegt. Das Schreiben aus Italien schilderte den Staatsanwälten in Stuttgart ausführlich, welches Kaliber sich mit Giuseppe Bagnolo in ihrer Stadt bewegte. Eine Liste mit seinen Vorstrafen zog sich über fast drei Seiten darin. Offenbar unterhielt Bagnolo Kontakte in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Die italienischen Ermittler berichteten, dass Bagnolo im Februar 2016 zusammen mit seinem Schwager Martino Cristiano, der ebenfalls zum 'Ndrangheta-Lokale von Ciro gehöre, mit einem Luigi telefonierte. Seine Nummer war angegeben, der Mann war allerdings nicht näher benannt worden. Bagnolo sagte ihm, er sei auf dem Weg nach Stuttgart. Bagnolo bat diesen Luigi um ein Treffen mit einem gewissen Mariuzzo, also mit Mario Lutini. Zwei Wochen bevor die Italiener ihr Ersuchen losgeschickt hatten, am 14. November 2016, sollte Bagnolo eine noch offen gebliebene Resthaftstrafe von einem Monat als Hausarrest ableisten. Er war aber nirgends auffindbar. Am Tag zuvor hatten die Ermittler noch Telefongespräche mitgeschnitten. Wieder rief Bagnolo einen Luigi an, wieder auf dessen deutscher Telefonnummer, und wieder fragte er nach Mario. Dieses Gespräch findet sich in deutscher Übersetzung in Ermittlungsunterlagen. Die beiden wirken recht vertraut, sie scherzen miteinander. Giuseppe Bagnolo: Dottore, buongiorno. Luigi: Wie geht es dir? Alles in Ordnung, alles in Ordnung? Bagnolo: Ich kann kaum glauben, dass du mich erkannt hast. Luigi: Er lacht. Alles in Ordnung, ich habe dich erkannt. Er lacht. Bagnolo: Also ich werde um circa 4 Uhr in Stuttgart eintreffen, ich würde dich gerne besuchen kommen. Luigi: Bist du zusammen mit den Kindern? Wie viel seid ihr? Morgen? Bagnolo: Sehen wir uns morgen um die Mittagszeit, okay? Luigi: Ja, ganz ruhig, mit der Ruhe. Bagnolo: Wenn du fertig bist, ich bin heute Abend dort, aber Mario, ist er schon da? Weißt du, ob Mario da ist? Du sollst mir bitte die Adresse von seinem Restaurant geben, weil ich die nicht habe. Luigi: Welche, die vom Krankenhaus? Bagnolo: Wenn du mir die Adresse gibst, gehe ich dorthin, um ihn zu besuchen. Ich brauche die Adresse, um sie im Navi einzugeben. Morgen, wenn du ein Treffen um 12.30 Uhr vereinbaren kannst, werden wir uns um 13.30 Uhr sehen. Ich komme in deine Gaststätte. Servus, ein Kuss. Es ist davon auszugehen, dass es auch in dem zweiten Gespräch wieder um Mario Lutini ging, da er eine Cafeteria in einem Krankenhaus betrieb. Wir wissen nun auch, dass Luigi in der Gastronomie tätig ist. Einem internen Polizeidokument zufolge telefonierte Spagnolo außerdem mit einem Salvatore und mit einem Franco. Ihre deutschen Mobilfunknummern sind in italienischen Dokumenten angegeben. Auch ein Rocco wird erwähnt. Dies ist insofern relevant, als dass es das Umfeld von Luigi weiter beschreibt. Die italienischen Ermittler schreiben dann, dass der logistische Hauptsitz von Spagnolo, sobald er sich nach Deutschland begebe, in Stuttgart liege. Deshalb bitten sie höflichst um die Durchführung von Maßnahmen, unter anderem Überwachung von Telefonanschlüssen und auch Observationsmaßnahmen. Dieser Luigi ist aber nicht identifiziert worden. Die italienischen Ermittler schreiben, sie könnten dokumentieren, wie es dem Mafia-Clan gelungen sei, italienische Restaurantbetreiber in Deutschland ihre Produkte aufzuzwingen. Zitat: Wobei sich der Clan die Präsenz von operativen kriminellen Zellen zunutze mache, die dem lokale Ciro untergeordnet seien. In dem Dokument ist Mario Lottinis zentrale Rolle klar benannt. Er gehöre zu den Personen, die eine regelrechte Zweigstelle des Clans aus Ciro darstellten. Die italienischen Ermittler schreiben, sie könnten dokumentieren, wie es dem Mafia-Clan gelungen sei, italienischen Restaurantbetreibern in Deutschland ihre Produkte aufzuzwingen. Zitat: Wobei sich der Clan die Präsenz von operativen kriminellen Zellen zunutze mache, die dem lokale Ciro untergeordnet seien. In dem Dokument ist Mario Lottinis zentrale Rolle klar benannt. Er gehöre zu den Personen, die eine regelrechte Zweigstelle des Clans aus Ciro darstellten. Sein Einfluss erstrecke sich über Baden-Württemberg und einen Teil Hessens. Ein wichtiges Instrument sei ein Verein von Gastwirten, der Armig e.V. In ihm seien zahlreiche Gastwirte organisiert, die wie Mario Lottini aus der Gegend um Mandatoriccio stammten. Einer der Vorsitzenden sei Luigi Lottini, wobei Lottini der Cousin von Mario Lottini sei, so das Ersuchen. Zitat: Die Oberaufsicht in Bezug auf die Entscheidungen dieser Vereinigung obliegt jedoch Mario Lottini, auch wenn er keinerlei formelle Führungsämter bekleidet. Ich beobachte diesen Verein schon eine Weile. Auf seinem Facebook-Profil zeigt er jede Menge Fotos. Man sieht die Mitglieder auch bei einer Reise nach Kalabrien. Eingeladen zu dieser Reise waren auch der Bürgermeister von Offenbach, Horst Schneider. Gerd Braun, inzwischen Mitglied im Verbandsvorstand des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen, ein Notar und weitere Männer. Seine Homepage im Internet hat der Verein inzwischen gelöscht. Am 23. Februar 2023 hatte ich in der Sendung Planet Wissen des SWR darauf hingewiesen, dass das Anliegen der Anti-Mafia-Staatsanwälte lange unbearbeitet geblieben ist. Der Staatsanwaltschaft Stuttgart warf ich deshalb mangelnden Ermittlungswillen vor. Interessanterweise wurden die Ermittlungen zu Mario Lottini dann auch nicht in Stuttgart geführt, sondern in Hessen. Sascha Binder, Abgeordneter im baden-württembergischen Landtag und innenpolitischer Sprecher der SPD, hat meine Kritik aufgenommen und bei der Landesregierung schriftlich nachgefragt. Die Antwort des Innenministeriums, Zitat: Aus der zunächst eingeholten Übersetzung ergab sich, dass sich das Ersuchen auf zwei nicht im württembergischen Landesteil wohnhafte italienische Staatsangehörige bezog, die im Auftrag der 'Ndrangheta in Deutschland möglicherweise in Hessen Weinbauprodukte absetzen sollten. Hiernach war bereits eine Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Stuttgart für die Erledigung des Ersuchens fraglich. Mir leuchtet diese Antwort nicht ein. Wenn Mario Lottini als eine zentrale Person klar benannt ist, der seinen Lebensmittelpunkt im Raum Stuttgart hatte? Wenn Stuttgart als der logistische Hauptsitz von Spagnolo, einer der zentralen Personen des Ermittlungsverfahrens, genannt wird? Dazu legt das Rechtshilfeersuchen klar dar, dass es sich bei Giuseppe Spagnolo um einen verurteilten Mörder handelt, der Mitglied eines in Deutschland bekannterweise auch in Stuttgart mächtigen 'Ndrangheta-Clans ist und noch dazu offensichtlich Freundschaften in Stuttgart unterhält. In dem Rechtshilfeersuchen sind eine Reihe von Telefonnummern angegeben, mit denen Spagnolo telefonierte. Wäre es nicht ein leichtes gewesen, den italienischen Kollegen zu helfen und die Anschlussinhaber mit einer einfachen Abfrage bei den Providern zu ermitteln? Hätte man so auch herausfinden können, wer dieser Luigi in Stuttgart ist, der von Giuseppe Spagnolo mehrfach angerufen wird und der mit Mario Lottini offensichtlich so gut bekannt ist, dass er Bescheid weiß, wann Lottini wohin fährt? Von dem offenbar Tonaufnahmen vorhanden sind? So aber ist diese Personalie bis heute nicht geklärt. Vielleicht hätte man sogar die schon jahrzehntelang bestehende Vermutung klären können, dass der Clan Pharao ein Lokale in Stuttgart unterhielt. So aber wurde daraus nichts. Noch kryptischer wird dieses Vorgehen der Staatsanwaltschaft, weil ab Anfang 2016 Ermittler in Aalen zu genau der gleichen Masche ermittelten, nämlich einer Form der Schutzgelderpressung über den Verkauf von Produkten, wie ihn auch die Gruppe um Giuseppe Spaniolo praktizierte. Es ging um denselben Wein und es gab auch personelle Überschneidungen bei den Personen. In dem Abschlussbericht zu den Ermittlungen heißt es, es gebe, Zitat, Argumente für die These, dass ein Lokale von Ciro in Deutschland existiere, auf welches Spaniolo erheblichen Einfluss habe. Es wäre also definitiv möglich gewesen, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung in Deutschland zu ermitteln. Der Bericht lag der Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. Dennoch verfügte die Behörde im Dezember 2016 die Einstellung dieses Verfahrens zu einem Zeitpunkt, als die Anfrage aus Italien schon vorlag, wenn auch nicht übersetzt. Die zentralen Personen sind allerdings auch ohne Sprachkenntnisse zu erkennen. Das baden-württembergische Innenministerium rechtfertigt sich dazu später folgendermaßen. Zitat: Die vom Polizeipräsidium Aalen durchgeführten Ermittlungen und die Operation Stiege überschneiden sich in der Person eines Beschuldigten, haben allerdings unterschiedliche Verfahrensgegenstände. In dem deutschen Ermittlungsverfahren sei es um Falschgeld gegangen. In Italien sei der Mann dagegen nicht rechtskräftig wegen Zugehörigkeit zur Mafia verurteilt worden. Ein hinreichender Tatverdacht habe sich nicht ergeben, sodass man das deutsche Verfahren eingestellt habe. Auch das italienische Verfahren habe keine Beweise für das Inverkehrbringen von Falschgeld ergeben. Mit dem Ermittlungsverfahren aus Italien rückte Spaniolo dennoch in den Fokus. Die Antimafia-Staatsanwaltschaft in Catanzaro hatte das Verfahren Stiege getauft, auf Deutsch Styx, und damit nach einem Begriff aus der griechischen Mythologie. Styx meint dort sowohl einen Fluss in der Unterwelt, das Wasser des Grauens, als auch eine Flussgöttin. Es ist eine dramatische Wortwahl, stellt doch der Fluss Styx die Linie zwischen dem Reich der Lebenden und dem Hades, dem Reich der Toten, dar. Demgegenüber ist der Gegenstand des Ermittlungsverfahrens fast harmlos und doch irgendwie passend. Es geht nämlich um Lebensmittel, Pizzateiglinge, Olivenöl, Mandarinen, vor allem aber um Wein, um Produkte, die der Clan Pharao in Deutschland vertrieben hat, unter Zuhilfenahme des klangvollen Nachnamens und einiger Anrufe der Clanführung. Dieses Verfahren baute wenig überraschend kaum auf Ermittlungsergebnissen aus Baden-Württemberg auf, sondern maßgeblich auf Informationen, welche die hessische Polizei ermittelt hatte.